Du willst so sein wie John Wayne, so cool und so schön wie die Sophia Loren und so kaputt wie Cobain. Du wärst gern wie ein Agent, der die Geheimnisse kennt, der für sein Vaterland brennt. Du hättest gerne eine Band. Endlich aufhören, so sein zu wollen wie. Endlich aufhören, so sein zu wollen wie. Endlich aufhören. Du wärst gern wie ein Astronaut, einer der Raumschiffe baut, dem die Regierung vertraut. Du wärst gern kräftig und laut. Endlich aufhören, so sein zu wollen wie. Endlich aufhören, so sein zu wollen wie. Endlich aufhören, so sein zu wollen. Endlich aufhören. Du wärst so gern wie die Queen, ein echter Kenner der Scene, mit einer Wohnung in Berlin. Du hättest gerne mehr Benzin. Endlich aufhören, so sein zu wollen wie. Endlich aufhören, so sein zu wollen wie. Endlich aufhören, so sein zu wollen. Endlich aufhören. Endlich aufhören. Endlich aufhören. Endlich. Endlich aufhören. Endlich aufhören. Endlich aufhören. Endlich aufhören. Endlich aufhören.